diese Meldungen und für wie glaubwürdig halten Sie sie? Die Meldung stammt in dem Fall von der Asahi Shimbun, eigentlich einer großen und ganz verlässlichen Zeitung hier in Japan. Sie berichtete, dass Kim Jong-un, der dritte Sohn von Kim Jong-il, über dessen Alter nicht einmal viel bekannt ist, man geht davon aus, dass er 25 oder 26 Jahre alt ist, mehr weiß man allerdings auch nicht. Es gibt alte Fotos, aber auch kein aktuelles Foto, also es ist ein großes Fragezeichen. Und die Asahi Shimbun berichtete, dass er am 10. Juni zum, wie Sie zu Recht sagen, Vorstellungsgespräch in die Volksrepublik China gereist sei, dort auch mit Präsident Hu zusammengetroffen sei. Das wäre dann tatsächlich quasi ein deutliches Signal, dass er als der Nachfolger von Kim Jong-il gelten könnte. Aber man muss gleich dazu sagen, das chinesische Außenministerium hat das dementiert, hat gesagt, das sei alles Quatsch, das erinnere sehr stark an James Bond 007 und es sei nichts dran. Gleichzeitig aber gibt es einen Bericht in einer anderen Zeitung in China, einem Mitglied der kommunistischen, also des Zeitungsverbands der kommunistischen Partei, die wiederum beschreibt, dass der Gesundheitszustand von Kim Jong-il nicht besonders gut sei, sich verschlechtert habe und man davon ausgehen müsse, dass Kim Jong-un, der dritte Sohn, wirklich der Nachfolger sei. Also es wird hier ganz viel spekuliert, aber nachdem das offensichtlich auch in der Volksrepublik China, dem engsten Verbündeten Nordkoreas, ein Thema ist, glaube ich, dass da wirklich etwas dran ist, dass die Nachfolge geregelt wurde und Kim Jong-un irgendwann der wirkliche Nachfolger von Kim Jong-il werden könnte. Deshalb umso dringender die Frage, was ist denn über den Sohnemann des Diktators bekannt? Nicht viel. Es ist auch das wieder ganz interessant. Die japanischen Zeitungen zum Beispiel sind alle ausgeschwärmt. Er war wohl mal in der Schweiz auf einem Internat dort und das liegt wohl in der Nähe von Bern. Man hat dann versucht rauszufinden, ob es da Klassenkameraden gibt, die etwas erzählen würden. Es gibt sie und dann kam ans Licht, dass er Baseball ganz gerne mochte oder dass er Deutsch angeblich gelernt hat, dass er ein zurückhaltender, eher scheuer Zeitgenosse gewesen sein soll. Mehr weiß man aber auch nicht und man weiß auch nicht, ob das wirklich verlässlich ist. Er ist dann nach Nordkorea zurückgebracht worden. Was das bedeutet, ob er ein bisschen mehr westlich orientiert sein könnte, auch das ist alles Rätselraten, bis irgendwann Kim Jong-un in Nordkorea wirklich an die Öffentlichkeit tritt. Und das könnte dann ein deutliches Signal sein, dass er die Macht vielleicht in den Händen halten wird in Zukunft in Nordkorea. Herr Kujat, im Land einer Autarkie-Ideologie wie Nordkorea ist ein Auslandsstudium ja nicht unbedingt ein Qualitätskriterium. Wäre Kim Jong-un den Generalen denn als neuer Diktator vermittelbar? Das ist die große Frage und da kommen wir dann zu den entscheidenden Punkten wie dem Atomtest, der vor kurzem ja in Nordkorea hochgegangen ist, aber auch den Raketentest, die Nordkorea gestartet hat, also diese Hochtechnologie. Und die Beobachter gehen davon aus, auch wenn keiner wirklich in dieses Land hineinschauen kann, vor allen Dingen in das Militär nicht hineinschauen kann, dass das ein deutliches Signal von Kim Jong-il, dem jetzigen starken Mann in Nordkorea, dem Diktator Nordkoreas, gewesen sein könnte, zu zeigen, guckt mal, ich bin noch Herrscher und ich möchte auch meine Nachfolge regeln. Ich will das Ganze in die Hand nehmen und auch ein bisschen Druck auszuüben auf die Militärs. Es geht sogar so weit, dass einige Beobachter spekulieren, dass es noch einen weiteren Raketenstart geben könnte und vielleicht sogar noch einen weiteren Atombombentest, damit dann quasi diese beiden Ereignisse mit Kim Jong-un, dem Sohn, in Verbindung gebracht werden könnte, damit er als starker Mann auftreten könnte. Und da ist es dann schon wichtig, dass er eine allgemeine Bildung hat, dass irgendwie ein Attribut für ihn gefunden wird, dass ihn über die normale Bevölkerung in Nordkorea hinaushebt, so wie Kim Jong-il als der große Führer genannt wird oder sein Vater Kim Il-sung als der große Führer, als der geliebte Präsident, der ewige Präsident genannt wird. Sowas ist ja wichtig, weil eben die Verehrung des einzelnen Menschen in Nordkorea in diesem Regime, das eine entscheidende Basis ist. Und nun gibt es auch noch Meldungen, Nordkorea räume gegenwärtig seine Auslandskonten. Was ist darüber bekannt? Nicht viel, da ist tatsächlich dann das Wichtigste, sich anzugucken, was wissen die Amerikaner, was weiß die USA darüber, denn die USA sind im Moment auf dem Weg, die Sanktionen, die der UN-Sicherheitsrat verhängt hat, beziehungsweise verschärft hat nach dem ersten Atombombentest, ist ja schon einmal eine Sanktion oder Sanktionen verhängt worden, das war 2006. Diese Sanktionen waren aber nicht besonders erfolgreich, jetzt hat man sich entschieden, diese Sanktionen zum Teil zu verschärfen und die USA hatten Erfolg, als es darum ging, Konten einzufrieren von Nordkorea. Da wurde das Regime in Pjöngjang auf einmal nervös, weil sie eben von dem internationalen Geldfluss abgeschnitten waren. Und die USA scheinen weitere Schritte in diese Richtung einzuleiten. Und das ist wohl der Grund, warum Nordkorea von seinen Konten zum Beispiel in Macau das Geld abholt und lieber Bargeld hortet, um noch irgendwas damit anfangen zu können. Und ich denke, das ist auch irgendwo der Schlüssel mit der finanziellen Sanktionen, wenn man hier wirklich versucht, Nordkorea vom Zahlungsverkehr abzuschneiden. Peter Kujat berichtete. Dankeschön nach Tokio.